bitterlich deine Härte. Und ich wünsche mir, dass wo ich hier deinen Garten gieße, eine besonders betörend duftende Blume für dich sprieße. Und dass wenn du sie riechst, du dich erinnerst, dass du mich noch immer der Winter kommt nun bald.